Grüß Gott, Kinder. Es ist wirklich nicht ganz einfach, mit einem Wesen zusammenzuleben, das einmal sichtbar ist und einmal unsichtbar. Man weiß manchmal einfach nicht, ob das, was geschieht, ganz normal ist oder ob der Kobold seine Hand im Spiel hat. Und diesmal wirklich und im wahrsten Sinn des Wortes im Spiel. Und zwar im Kegelspiel. Wie ihr wisst, geht der Meister Eder ab und zu mal zum Stammtisch, wo er seine Freunde trifft. Und so alle 4 Wochen kommen die Herren auch zum Kegeln zusammen. Nun, der Meister Eder war lange Zeit nicht mehr dort gewesen. Und so ist es gekommen, dass der Schlosser Bernbacher höchstpersönlich bei ihm auftauchte, um ihn aufzufordern, wieder einmal zum Kegeln zu kommen. Grüß dich, Gott Eder. Ja, grüß dich. Jetzt muss ich schon mal nachschauen, ob du überhaupt noch am Leben bist. Ha, das ist nett von dir, Schorsch. Ich wollte schon lange mal kommen. Aber du weißt ja, wie es ist. Man hat einfach zu viel zu tun. Aber heute müsstest du eigentlich schon kommen. Warum? Weißt, heute werden wir da wieder den silbernen Kegel ausspielen. Ah, ja, wir hatten den eigentlich das letzte Mal gewonnen. Ich glaub, der Schmied. Naja, wegen dem silbernen Kegel brauche ich nicht kommen. Den gewinne ich doch nie. So gut bin ich nicht. Ja, geht zu. Und außerdem, ein Blindshändel findet er mal ein Kerndl. Ja, sag mal. Es ist auch beim Kegeln oft viel Zufall dabei. Und schließlich kommt man ja wegen Spaß zusammen. Das Gewinner ist ganz Nebensache. Ah, du hast auch recht. Also, kommst. Ja, ich komm. Das ist ein Wort. Was ist eigentlich? Hast du dein Budakel noch? Pumuckl heißt er, wenn schon. Pumuckl? Ja. Ja, stimmt. Mein Namensgedächtnis ist verheerend. Also, gibt's den noch? Weißt was? Darüber rede ich mit euch nicht mehr. Glaubt ihr es eh nicht. Und damit ist das als Gesprächsstoff auch erledigt. Aber du hast schon manche Schau abgezogen, hä? Okay. Mei, erinnerst du dich noch seiner Zeit am 1. April? Und da um und ob ich mich erinnert. Aber wenn's ihr mich deshalb einlädt, nachher das zeigt. Der Pumuckl ist nicht dabei. Na, freilich nicht. Aber fragen dürfen wir da wohl noch. Also, ich komme um 8. Aber tu mir den Gefallen und lass die Tableckerei. Ja, freilich. Also, na, bis um 8. Jawohl. Servus dabei. Also, servus. Vierte Schorsch. Ich bin aber schon dabei. Und wer dich derbleckt, wird von mir gezweckt. Ui, ui, das reimt sich. Das reimt sich. Wer dich derbleckt, wird von mir gezweckt. Und alles, was sich reimt... Na, Pumuckl, da wird nichts draus. Du bleibst daheim. Gerade beim Kegeln, da gibt's für einen Kobold so viele Sachen, wo er dazwischen pfuschen kann. Ja, nein, das Risiko geh ich nicht ein. Aber ich war doch noch nie beim Kegeln dabei. Ja, ich weiß. So sehr nie, dass ich nicht mal weiß, was das überhaupt ist, Kegeln. Aha, nichts Besonderes. Das ist ein Spiel. Ja, spielen ist aber immer was Besonderes und Kobolde spielen besonders gern. Aber ich armer Kobold, darf ja nicht. Geh zu. Du kannst doch einen ganzen Tag spielen. Aber nicht Kegel. Schau, da spielt man mit Kugeln. Die sind viel, viel größer wie dein Kopf. Und die Kegel, die sind gleich noch größer wie du selber. Und? Das ist doch nichts für dich. Doch, und was tut man mit den großen, großen Sachen? Nein, die Kugel schiebt man raus und möglichst so, dass recht viel Kegel umfallen. Die Kugel schiebt man. Ja. Das ist aber dumm, wo Kugeln doch so schön rollen. Ja, die Kugel rollt schon auch. Man sagt bloß schieben. Warum sagt man aber schieben? Kugel schiebt man und Kegel scheibt man. Aber das verstehst du nicht. Ja, aber was ist denn ein gescheibter Kegel? Ja, mei, ein umgefallener Kegel halt. Und ob ich das verstehe? Schau nur. Was? Das ist zum Beispiel eine gescheibte Büchse. Ja, ich hab's gehört. Und das ist ein gescheibtes Brett. Ja, hörst jetzt nicht gleich auf, da alles umschmeißen. Hörst auf, Pumuckl, lieber Ruf. Ich wollte dir doch nur zeigen, dass ich dich verstanden habe. Nein, nichts hast verstanden. Doch. Scheiben sagt man nur beim Kegeln, sonst nirgends. Ach, das ist aber schade. Und was sagt man noch nur beim Kegeln? Noch nein. So alles? Ein Kranzschirm, das heißt, dass alle Kegel umfallen. Wenn ein Kegel beerdigt bloß wird. Bloß der König nicht. Nein, alle fallen um. Nur der König bleibt stehen. Ein König ist auch dabei. Nein. Ein echter König? Nein, pass auf, so heißt bloß der mittlere Kegel. Aha, und wenn der mittlere König auch umfällt? Ja, nachher hat man alle 9 geschoben. 9 Kegel sind es nämlich. 9. Ja. Du, ist es viel 9? Ja, fast ich zähl so viel, mal 12, als du 13, an die 2, 1, 28, 17. Ja, nein. Das ist sehr viel. Du kommst ja durcheinander. Ich habe nämlich viele Finger an meinen Händen. Ja, das muss ein sehr schönes Spiel sein, wo man so viel umwerfen kann. Da musst du mich bitte unbedingt mitnehmen. Ich kann nämlich sehr gut alles umwerfen. Na, ich bin ein alter Umwerfer. Guck mal, was ich Gib doch Ober. Nein, doch daher. Kuhmuggel, die Kegel muss man da mit der Kugel umwerfen. Ja? Und der am besten trifft und am meisten umwirft, der gewinnt. Und was gewinnt der? Geld? Na ja, freilich, aber nicht viel natürlich. Und wer der Beste vom ganzen Abend ist, der darf den silbernen Kegel mit heimnehmen. Ui, einen silbernen? Ja, einen silbernen. Oh, den musst du bitte schön unbedingt gewinnen. Kobolde lieben nämlich silberne Kegel und silbernes Papier und silberne Blumen. Ja, ich weiß. Und silberne Autos. Ja, ich weiß das alles, aber den silbernen Kegel bringe ich bestimmt nicht heim. Warum nicht? Weil ich ein ganz mäßiger Kegler bin. Das Kegeln ist nämlich Übungssache und dazu habe ich viel zu wenig Zeit. Ja, aber zu zweit gewinnen wir den ganz bestimmt. Du schiebst die Kugel und ich schreibe die Kegel. Na, weißt du, immer so, wups, immer alle Neune. Das wird ein Spaß. Nein, das wäre ja ein Schwindel. Ja, aber wir hätten dann den schönen silbernen Kegel und du würdest Geld gewinnen. Ein glatter Betrug wäre das. Ja, das wäre das. Und alle würden sagen, dass du der beste Kegler auf der Welt bist. Aber Pumuckl, Pumuckl. Glaubst du, dass mich sowas freuen tät? Ja, also mich tät's freuen. Ja, und mich überhaupt's nicht. Nein. Du bleibst schön daheim und damit punkt um. Ich bleib gar nicht schön daheim und ich bleibe unschön daheim. Ich mach ein solches Gesicht den ganzen Abend so. So ein Gesicht machen. Ja, das ist wirklich ein Kreis. Und ich dichte laute Gedichte, die sich nicht reimen. Ja, und deswegen können's doch alle ganz schön sein. Nein, bei mir nicht. Meine Unreimgedichte sind nicht schön. Der Meister Eder ist trotz dieser finsteren Drohungen vom Pumuckl abends allein weggegangen. Er hat dem Pumuckl zum Trost noch ein Stückchen Schokolade dagelassen und das Radio eingeschaltet, damit sich der kleine Kobold nicht so allein vorkommt. Die Kegelrunde empfing den Meister Eder mit großem Hallo. Ja, da kommt er ja, der Eder. Ja, dass man die auch wieder sieht. Heute zeigst du uns, was ein Meisterkegel ist. Was nur geht dabei, damit du dich nur verlieren kannst. Ja, spurz nur. Am Ende macht es noch recht lange Gesichter, wenn ich alles abkassiere. Beim Eder muss man vorsichtig sein. Der legt manchmal so Kunststickeln hin, dass sie sogar die Kegel wundern. Weiß, ich bringe ein Bier für den Eder. Was spielen wir denn als erstes? Ja, fangen wir mit dem Totschein an, zum Einschießen. Ja, du also, auf geht's. Eder, fang gleich an. Ja, gut. Her mit der Kugel. Jetzt zeig's uns. Ja. Schick jetzt aus, sie ist sauber, sauber. Eder, das kostet einen runden Schnaps. Jawohl, fangst du gleich sauber an, Eder. Ja, das kommt daher, weil sie alleweil meint, ich kennt nichts. Resi, einen runden. Alles war in bester Laune. Auch der Meister Eder. Schließlich gelingen auch Leuten, die nur gelegentlich einmal kegeln, gute Schübe. Das nächste Mal traf es sich, dass der Meister Eder einen sogenannten Saunagel treffen musste. Das ist ein alleinstehender Kegel ganz rechts oder links draußen. Aber Eder, da ist viel Platz zum daneben scheiben. Das ist wirklich nicht leicht, dem zum erwischen. Du, nicht zweit links rüberhalten, lieber der Kugel nur so einen kleinen Dreher geben. Willst du doch nicht raus, den Eder. Regt euch nur nicht auf. Den erwische ich auch da nicht. Der wehrt da nicht. Eder, du bist der Ass. Bis ich die Kugel umgewandelt habe. Ja, gerade am Schluss hat Kugel da so einen kleinen Dreher gemacht. Gerade am Schluss? Was schaust denn so drauft, Eder? Der Eder fürchtet sich vor sich selber, weil er heute einmal trifft. Der Meister Eder hat sich keineswegs vor sich gefürchtet. Sein nachdenkliches Gesicht galt der Überlegung, ob ihm der Pumuckl nicht vielleicht doch heimlich nachgeschlichen war und jetzt seine Hand unsichtbar im Spiel hatte. Und er nahm sich vor, das nächste Mal absichtlich daneben zu schießen. Nun muss aber gesagt werden, dass der Pumuckl wirklich unverhältnismäßig brav zu Hause in seiner Schaukel saß und sich abmühte, ein Gedicht ohne Reim zu machen. Ich reime nie mehr schöne Reime, denn ich sitz allein da, daheim. Zu Hause, auf Haus darf sich nicht Maus reimen, sondern es muss sich das Gegenteil von Maus, Oder etwas, was ich nicht mag. Ich hab's. Katze. Denn ich sitz allein zu Hause und fauche wie eine Katze beim Anblick einer Ratze. Nein, das soll sich doch nicht reimen, habe ich doch gesagt. Ich fauche wie eine Katze beim Anblick eines Hundes. Hundes. Das ist sehr schön, weil sich auf Hundes reimt sich fast gar nichts. Und fauche wie eine Katze beim Anblick eines Hundes und alles ist sehr traurig, denn nirgends ist was bunt, was Farbiges. Also nochmal. Ich reime, nie mehr reime, denn ich sitze allein zu Hause und fauche wie eine Katze beim Anblick eines Hundes und alles ist sehr traurig, denn nirgends ist was Farbiges. So, ja, das ist das gräußlichste Gedicht, das ich je gemacht habe. Der Meister Eder war inzwischen beim Kegeln wieder an der Reihe. Diesmal mit der festen Absicht, nichts zu treffen. Wie es der Zufall nun will, oder besser die Spielregel, musste er wieder als Erster in das sogenannte volle Haus treffen. Das volle Haus heißt, dass alle 9 Kegel aufgestellt sind. Übrigens ganz nebenbei, die Kegel wurden nicht von einem Kegelbuben, sondern automatisch aufgestellt. So, Eder, du bist wieder dran. Jetzt hast du wieder Gelegenheit, alle 9 zu treffen. Nein, diesmal triff ich gar nichts. Werd's ja schon sehen. Und alle 9 gar nichts treffen, ist auch nicht leicht, Eder. Ja. Oh, für ein Ass wie mich, eine Kleinigkeit. Du schiebst ja gegen die Wand, Eder. Na, hab ich's nicht gesagt. Du trotzdem ein Eder, du hättest Spielabmeister werden sollen. Ja, der Schub gilt aber nicht, weil die Kugel zuerst gegen die Wand prallt ist. Aber dass die Kugel so abprallt, dass es noch einen Kranz macht, das ist auch selten. Der Eder will uns heute wieder einmal gruseln lernen. Ja, freilich. Wird nicht lang dauern. Ja. Nachher wird er uns wieder die Geschichte von seinem Pamakel erzählen. Nein. Putakel heißt er. Pumuckel, wenn schon. Aber ich erzähle euch von dem keine Geschichten, keine Angst. Ich höre eh das Kegeln auf. Oh. Geht zu, Eder, wärst du nicht so empfindlich sein. Ist doch bloß ein Spaß. Ja, ja. Vom Pumuckl wird nicht mehr geredet, verstanden? Ja, Eder, schieb noch einmal. Ja. Die Kugel ist da ausgerüstet, das haben wir da alle gesehen. Oh, ich drücke auf den Knopf, dass sie die Kegel noch einmal aufstellen. Nein, lass das als Fehler gelten. Gespielt ist gespielt. Ja, geht zu, Eder, nur einen Schub. Nein, außerdem hat der Automat meine Kugel noch nicht zurückrollen lassen. Noch nicht mal der andere. Ja. Nein, Moment, ich weiß was, ich geh vor und hol die Kugel selber. Geht, die rollt doch nachher beim nächsten Mal automatisch her. Nein, lasst's mich nur. Lassen, er ist ein bisschen sonderlich, ja. Das wissen wir doch. Der Meister Eder aber meinte jetzt ganz sicher zu sein, dass der Pumuckl irgendwo bei den Kegeln hockte und unsichtbar in das Spiel eingriff. Hatte er ihm nicht ganz genau erklärt, was ein Kranz ist? Und ausgerechnet in dem Augenblick, wo er absichtlich daneben gezielt hatte, sollte er zufällig einen Kranz geschoben haben. Sehr unwahrscheinlich. Und drum wollte er die Kugel selber holen, um heimlich vorne mit dem Pumuckl ein Wörtchen reden zu können. Wenn du jetzt nicht auf der Stelle heimgehst, Pumuckl, na sitzt's was, verstanden? Du verdirbst mir den ganzen Abend. Ich will nicht auf die Art und Weise gewinnen. Merkst du nicht, dass die schon wieder spotten anfangen? Gib mir schnell leise Antwort und sag, dass du heimgehst. Pumuckl, hast du gehört? Eder, was ist? Willst du davon übernachten? Gleich. Pumuckl, wenn du mir nicht gleich dein Klabauter Ehrenwort gibst, dass du aufhörst, na geh ich heim. Muss er das suchen, helfen, Eder? Pumuckl. Bitte schön, Pumuckl. Also gut, wirst du willst. Und damit nahm der Meister Eder die Kugel unter den Arm und ging zu seinen Freunden zurück. Dann behauptete er, dass er plötzlich Kopfschmerzen hätte und schnell nach Hause gehen müsste, um eine Tablette zu nehmen. Er würde aber bald wiederkommen. Nicht gerade in rosiger Laune kam der Meister Eder in seiner Werkstatt an, wo der Pumuckl eben dabei war, in sein Bett zu klettern. Oh, du bist schon da. Hast du gewonnen? Spar dir das scheinheilige Getue. Wir rufen jetzt ein Händel miteinander, verstanden? Nein. Sag einmal, wie kommst du mir eigentlich vor? Wo ich doch ausdrücklich gesagt habe, du bleibst daheim. Ich bin aber doch auch ausdrücklich daheim geblieben. Ich habe ein gräußliches Gedicht gemacht und... Red nicht. Halt mich nicht für dumm. Aber ich halte dich kein bisschen für dumm. Du bist sogar fast so gescheit wie ich, glaube ich. Also jetzt werden wir da noch frech, gell? Wie redest du eigentlich mit einem braven Pumuckl? Und das bin ich nämlich wirklich. Ja, einer, der brav Kegel umwirft. Ich? Wie sollte ich einen Kegel umwerfen, wo hier doch überhaupt gar keine Kegel sind? Ich habe ja noch nie einen Kegel gesehen. Nein, hier nicht, aber auf der Kegelbahn. Auf der Kegelbahn? Du hast sogar umgeworfen, wo ich absichtlich daneben geschoben habe. Ich hab dich nämlich auf die Probe gestellt. Mich? Ja, dich. Aber dir liegt wohl dran, mir einen ganzen Spaß zu verderben. Das hat man davon, wenn man allerweil nett ist zu dir. Also, du glaubst, ich wäre auf der Kegelbahn gewesen und hätte Spaß verdorben? Das glaube ich nicht nur, das weiß ich. Dann weißt du eben etwas Falsches! Jawohl, etwas Falsches! Ich bin hier in der Schaukel gesessen und habe Katze auf Hund gereimt und traurig so. Auf farbig, aha. Was nämlich sehr schwierig ist. So. Ja, und deine dummen Kegel, die habe ich überhaupt nicht gesehen. Ja, was du nicht sagst. Überhaupt nicht! Nicht einen Kegel habe ich gesehen! Geh! Das glauben dir nicht einmal deine eigenen Klabautervorfahren. Sprich nicht von meinen Klabautervorfahren! Zuerst schieb ich alle rein, nachher triff ich einen Saunagel und dann schreibe ich nur einen Kranz gegen meinen Willen. Ich bin doch nicht deppert und glaub, dass das alles Zufall ist. Was hast du gesagt? Nicht mal meine eigenen Klabautervorfahren? Ja. Ich weiß nicht, was das ist. Doch, ich weiß es. Das ist eine Beleidigung. Ja, ja. Ist das? Ich rede nie mehr ein Wort mit dir. Jetzt spar dir deine künstliche Aufregung. Künstlich? Meine Aufregung ist echt so echt, dass ich... Mir wird gleich... Oh Gott. Es zerreißt mich vor Zorn. Okay. Ich sitze hier brav zu Hause und warte und warte und warte und freue mich, dass du heimkommst. Und Du sagst, dass ich was getan habe, was ich überhaupt kein bisschen getan habe. Okay, jetzt. Natürlich hast du es getan, weil du mir nachgeschlichen bist. Ich bin aber nicht nachgeschlichen. Ich habe gar keine Kegel umgeworfen. An so einen Zufall gibt's doch nicht. Es gibt sehr viele Zufälle auf der Welt. Viel, viel mehr Zufälle, als es Kobolde gibt. Jetzt weiß ich nicht, was ich denken soll. Ja. Also, ich werde jetzt wieder rübergehen und weiterkegeln. Ja. Aber damit ich das mal sicher weiß, dass du die Hand nicht im Spiel haben kannst, mache ich alle Fenster zu und sperre alle Türen ab. Und über alles Weitere, da reden wir später, gell? Da reden wir später, ja. Der Meister Eder sperrte also alles ab und der Pumuckl ließ es finster und wortlos geschehen. Er hockte auf seiner Bettkante und brütete vor sich hin. Erst als der Meister Eder gegangen war, kam wieder Leben in ihn. So, jetzt werde ich aber meine Hand im Spiel haben. Eben gerade, weil er glaubt, dass ich das jetzt nicht kann. Ein Kobold kommt doch aus einem Haus hinaus, wenn er will. Ganz bestimmt. Es gibt sehr viele Zufälle auf dieser Welt. Da wird doch wohl auch ein ganz kleiner Zufall für mich dabei sein. Und es war ein Zufall für den Pumuckl dabei. Alle Fenster waren zu. Nur das Klosettfenster hatte der Meister Eder übersehen. Und schon war der Pumuckl draußen und hinter dem Meister Eder drein. Sie kamen fast gleichzeitig auf der Kegelbahn an, weil ja unsichtbare Kobolde viel schneller sausen können als sichtbare Schreinermeister. Ja, das ist ein Schneeganger, Eder. Ist Kopf jetzt besser? Ah, viel besser. Jetzt kann mir nichts mehr passieren. Habt ihr es gehört? Der Eder ist heute in Hochform. Ja. Mehr als alle Neine kann er nicht treffen. Das ist direkt eine Beruhigung. Was gleich ist dein Eder? Wir haben gerade eine neue Runde angefangen. So, was spritzen. Ja, noch einmal das Totscheim. Bernbacher, du bist dran. Her mit der Kugel. Ja. Fünfe! Und die übrigen vier stehen ja saudumm da. Aber der Eder schafft sowas heute schon. Nein, die vier kann man nicht mit einem Wurf kriegen. Ja, also ich ganz bestimmt nicht. Eder, halt ein bisschen links. Ja, ich werde mir Mühe geben. Alle vier! Ja, gibt's nicht, Herr Eder. Gratuliere. Das war wirklich ein Meißel. Ja, also so warst du noch nie benannt wie heute. Ja, ich hab auch das Gefühl. Ich hab heute einen guten Tag. Da der Meister Eder diesmal sicher war, dass der Pumuckl zu Hause saß, stimmte ihn seine vermeintliche Treffsicherheit sehr vergnügt. Er gewann haushoch und hatte richtig Spaß an der Kegelei. Aber auch der Pumuckl hatte allen Zorn vergessen. So viel Vergnügen machte es ihm, mal Kegel umzuwerfen, mal einen festzuhalten. Und so stellte er alles auf den Kopf. Gute Kegler fingen an ihrem Können zu zweifeln und die schlechteren waren in großer Form. Natürlich fiel das auf. Also Eder, heute wenn's sagen dätst, dein Kobold wäre mit von der Partie, na, da das fast selber gern. Na, der ist bestimmt nicht dabei. Wenn der dabei wäre, das wäre ja ein Schwindel. Ja, und was für einer? Geh, Ramsleder, mach doch nicht so ein Gesicht hin. Was ich heute zusammengespielt habe, das ist ja schon. Begraben kann ich mich lassen mit meiner Kegelei. Okay. Heute kriegt der Eder den silbernen Kegel. Ja, aber ein Runden ist uns noch schuldig für die letzten Hähne. Ja, Resi, ein Runden. Wenn ich schon einmal der Beste bin, dann lass ich mich das auch was kosten. Denkt dir nichts, Ramsleder. Sonst bin ich allerweil der verliert. Ein Kobitz sollte man halt haben. Jetzt hör auf damit. Oder willst du sagen, dass ich nicht ehrlich gewonnen habe? Freilich hast du ehrlich gewonnen, Eder. Ja. Der glaubt doch nicht im Ernst an den Kobold. Ja, sag das nicht. Was heute alles möglich und unmöglich war. Ich komm für nicht mehr, wenn ihr glaubt, dass ich am Pumuckl für mich arbeiten lasse. Du bist ja nur mehr Eder. Das eine Mal bist du sauer, weil man dir den Kobold nicht glaubt. Das andere Mal, weil man dir glaubt. Ja. Nein, in dem Fall... Jetzt hört's auf damit. Der Eder soll leben. Prost, Eder. Prost, Eder, meine Gratulation. Ja, bis das. Der Meister Eder wurde als Sieger noch kräftig gefeiert und ging sehr vergnügt nach Hause, den kleinen Silberkegel in der Tasche. Er freute sich drauf, dem Pumuckl den Kegel mitzubringen, besonders weil er ihm jetzt ein bisschen leid tat, dass er ihn zuerst, wie er jetzt meinte, falsch verdächtigt hatte. Als er vergnügt vor sich hinpfeifend die Wohnungstür aufsperrte, witschte der Pumuckl schnell ins Haus, sprang mit einem Satz in sein Bett und zog sich die Decke bis zur Nase hinauf. Pumuckl, Pumuckl, bist du noch wach? Schau mal, was ich dir mitgebracht hab. Also, den Schnarcher kenn ich, Pumuckl. So schnarkst du ihn echt mir. Doch. Du brauchst dich nicht verstellen, ich bin da ja nimmer böse. Weißt, ich glaub, ich hab mich geirrt. Du warst doch nicht da. Also komm, hör auf, einen beleidigten Spulen. Da schirkelt ein bisschen her. Schau her, da. Da steht der silberne Kegel. Wie der glitzert. Schau. Gehört er jetzt mir? Bis zum nächsten Kegelabend. Da kriegt ihn nachher wieder der Beste. Und der bist dann wieder du? Na, bestimmt nicht. Aber heut, Pumuckl, heut ist die Kugel gelaufen wie am Schnürl. Was ich alles erwischt hab, sagenhaft. Ja, Kegeln ist ein großer Spaß. Ja. Heute hat es mir wirklich einen Spaß gemacht. Und 3,50 Mark habe ich gewonnen. Ja, das ist viel Geld, nicht wahr? Na ja, viel nicht. Eine Brotzeit für uns zwei. Ja, aber das war doch ein ganzer Berg. Was war der Berg? Ich meine, 3,50 Mark, das ist doch ein ganzer Berg Geld. Ach wo? Das heißt, mein Geldbeutel ist ganz dick davon, weil es lauter Zehnerl sind. Aber du hast ja den Kegel noch gar nicht richtig angeschaut. Schau, mit solchen großen, da spielen wir. Allerdings sind sie nicht aus Silber, sondern aus Holz natürlich. Natürlich. Ja, und warte mal, wo haben wir denn da den kleinen Ball? Wo ist denn der? Damit kannst du drauf schießen. Mein kleiner Ball ist ja viel zu groß für den Kegel. Ja, viel schon, zu groß, viel zu aber groß. Zeigen kann ich dir damit. Ja, naja, das kannst du. Ja, woher weißt du eigentlich, dass der jetzt groß ist? Du warst doch noch nie beim Kegeln dabei. Ach, das denke ich mir so. Ja? Also wenn ich so ein kleiner Kegel wäre, dann würde ich mich vor dem Ball fürchten, weil er so groß ist, nicht wahr? Du, Pumuckl. Ja? Warst du wirklich nicht auf der Kegelbahn? Ich? Also jetzt fängst du wieder damit an, wo du doch eben gesagt hast, dass du dich geirrt hast. Ja, das habe ich gedacht. Bloß... Hab ich eigentlich wirklich alle Fenster zugemacht? Natürlich, natürlich. Alle Fenster waren zu. Wirklich? Das muss ich jetzt doch kontrollieren. Nein, das musst du gar nicht. Die Fenster sind so zu, dass sie zu gar nicht sein können. Du wolltest mir doch zeigen, wie man den Kegel totschreibt. Also bitte zeig mir das. Wie man den Kegel was? Wie man den Kegel totsch... Ich meine, wie man ihn tot umfallen lässt. Du warst also doch dort. Aber nein, ich... Ich war bloß... Das Wort Totschreiben kannst du gar nicht kennen. Wie? Das kannst du nur dort gehört haben. Nein, das kann ich schon kennen. Das habe ich erfunden und dann kenne ich es ja auch. Ich, so? Ich erfinde ja oft Wörter. Das weißt du doch. Ich erfinde ja oft die komischsten Wörter. Na, Pumuckl. Ganz komische Wörter. Das magst du mir nicht weiß. Wieso? Außerdem hast du ganz rote Ohren, wie immer, wenn du lügst. Nein, die sind vom Schlafen so rot und immer, wenn ich schlafe, bekomme ich rote Ohren. Ja, freilich. Ich träume ja sogar oft von roten Ohren. Okay. Du wolltest doch mit mir Kegel spielen, bitte. Nein, bitte. Das will ich nicht mehr. Bitte. Du warst bitte, also bitte. Dort. Und ich tät freu mich so, dass ich so gut Kegel schreibt. Und steck auch nur einen Gewinn ein und lass mich noch feiern. Aber das ist doch so schön. Ja, freilich. Wenn sie dich feiern. Mhm. Und du hast ja auch wirklich ganz, wirklich fein gekegelt. Ich musste fast kaum gar nie etwas noch dazu umwerfen. Ah, jetzt ist mir die ganze Freude verdorben. Vom heutigen Abend und von alle später. Nein, bitte nicht. Extra gesagt habe ich noch, dass du bestimmt nicht dabei bist und dass ich sofort aufhören tat, wenn du da wärst, weil das ein Betrug wäre. Und jetzt... Aber es war doch fast kein Betrug. Ja. Und ich bin nur hingegangen, weil du mir zuerst nicht geglaubt hast, wo ich wirklich zu Hause geblieben war. Ich war so zornig. Ja, und nachher hast du schnell bewiesen, dass man dir doch nicht trauen darf. Das ist dir geglückt. Ich gratuliere. Bitte nicht so reden. Ich gehe jetzt bestimmt nie mehr zum Kegeln. Ich auch nicht. Doch. Das hast du mir verleidet. Nein. Ich gebe nur einen Silberkegel zurück und spendiere Runden, damit ich die 3,50 wieder unter die Leib bringe und basta. Und jetzt gute Nacht. Aber jetzt habe ich gar keine gute Nacht. Ich träume bestimmt von lauter Kegel und von vielen Kugeln und überhaupt bin ich jetzt sehr traurig. Ja, du aber auch. Da kann man jetzt nichts mehr ändern. Nein. Wir haben alle zwei einen Fehler gemacht. Ja. Ich, dass ich dich zuerst verdächtigt habe, ja. Und du, dass du meinen Verdacht hinterher noch gerechtfertigt hast. Ja. Wenn du ein Mensch warst und kein Kobold, nachher würde ich sagen, lern daraus, dass man ein Unrecht durch ein neues Unrecht nie besser, sondern allerweil nur schlimmer macht. Aber das verstehst du wahrscheinlich nicht. Ich glaube, ich bin fast ein Mensch. So? Ja. Weil ich's fast verstehe. Na ja. Na, schlaf halt gut. Und wenn ich vom Kegeln träume? Nachher dreh ich um und träum lieber von was anderem. Ist gescheiter. Nun, was der Pumuckl geträumt hat, das wissen wir nicht. Aber eins ist sicher. Sobald wird der Meister Eder nicht mehr den silbernen Kegel gewinnen. Selbst dann nicht, wenn er doch wieder einen Kegelabend mit seinen Freunden verbringen sollte. Einmal, weil er wirklich kein Meister im Kegeln ist, zum anderen, weil man auch nicht immer so viel Glück beim Spiel hat und zu guter Letzt, weil ihn der Pumuckl das nächste Mal ganz bestimmt allein fortgehen und verlieren lässt. Und ja, was der Pumuckl noch alles zulässt, das erfahrt ihr das nächste Mal. Bis dahin, liebe Kinder, auf Wiederhören.